www.radio-bastard.de. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Korax. 95,9. Es ist Mittwoch, der 12.11. Es ist 17 Uhr und ihr hört den Widerhall hier auf Radio Korax. Am Mikrofon begrüßt euch Nikolai hier aus Studio 3 bei Radio Korax. Und genau, ich begleite euch die nächsten 2 Stunden hier durch das Magazin. Wir haben verschiedene Themen für euch vorbereitet. Unter anderem eine Zeitreise zum Frauenwahlrecht. Dann geht es später um die Gotham-Software von Palantir. Zwischendurch kommen noch ein paar Veranstaltungshinweise, auch für heute. Also, ja, falls ihr noch nichts vorhabt heute und noch was machen wollt, hört zu, denn später kommen ein paar Veranstaltungshinweise. Aber erstmal ein bisschen Musik, und zwar von der Band Günther and the Jauchs, das Lied Bunte Ponys. Ja, kurz, aber dafür laut. Das waren Günther and the Jauchs und das Lied Bunte Ponys. Und die Band hat vor kurzem, am 29. Oktober, auch ein neues Album veröffentlicht. Das heißt Faszination Yachtsport. Und da hören wir jetzt mal rein. Vielleicht ist das ja was. Auch was Schönes. Yeah. Das war Blue Pilled Soy Boys von Günther and the Jauchs. Und genau, bevor wir gleich zum Herr Fleischer Kiosk am Reileck in Halle schauen und gucken, ja, was da jetzt so abgeht und ja, wie es da gerade aussieht, hören wir noch ein Lied, was ja schon auch ein bisschen dazu passt, wie in dem Lied gerade gesagt wurde, Humanismus ist ein Luxus. So kommt es einem auf jeden Fall vor, wenn man sich die Argumente von den Tech-Bros und Milliardären anhört und über diesen, ja, Menschlichkeitsfehler ja, singt auch die Band Nierenstein mit dem Lied Human Error. Schon seit Jahren hier. Angekommen und integriert. Eine Familie, einen Job. Plötzlich treten sie dir die Türe ein. Und du bekommst Knüppel auf den Kopf. Die Bullen kommen in der Nacht, du fragst dich, was hast du gemacht? Was passiert, kannst du nicht glauben? Panik wächst in deinen Augen, sie schreien dich an, sie sterben dich ein und dir bleibt keine Wahl. Hast Familie, du bist Mensch, das ist ihnen ganz egal. Aus dein Leben gezerrt, so will es das System. Und genau dieses System ist doch das Problem. Die Stadt verschwört es aus. Will es ja so, Polizei, dein Freund und Helfer, deutsches Abschiebekommando! Deutschland, ich hasse den Prozent, kurzsichtig, Abschiebung und den Terror! Deutschland, hier will ich! Unser Kollege Jan aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax war zu Besuch beim Herrn Fleischer Kiosk am Reileck. Dort ist zurzeit eine Ausstellung unter dem Namen Trifft zu sehen. Aber was hat es damit auf sich? Und wer trifft wen, wer trifft wohin und vielleicht auch wer trifft was? Jedenfalls hat Jan den Organisator getroffen, der uns diese triftigen Fragen erklären kann. Ja, Drift in dem Fall meint, dass es auf der einen Seite um ein Spiel geht, aber dass eben die Spielregeln nicht existieren und Menschen dann Spielfiguren bauen und eben auf dem Spielfeld driften lassen und Geschichten erfinden. Also rein situationsbezogen, die sich dann plötzlich so ergeben aus dem Moment, aus dem Gespür. Ja, ich würde mal sagen, das ist halt eine Workshop-Situation hier. Menschen kommen und haben Interesse eben aus Papier Figuren zu falten. Und während des Workshops entstehen dann eben dann auch Ideen, Gespräche werden geführt. Und so gibt es irgendwann mal dann ein Interesse, eine bestimmte Konstellation herzustellen und die eben dann auch zu kommentieren und im Internet sichtbar zu machen. Okay, okay. Also das Gespräch ergibt sich dann aus Situation, Situation aus dem Gespräch und dergleichen völlig abstrakt. Ich meine, deine ganze Spielfläche, diese Schachbrettähnliche, das erinnert mich an einen etwas langer Zeit gesehenen abstrakten Raum. Ich weiß nicht, wer Künstler das gemacht hat. Es gab auch mal eine westdeutsche Kinderfernsehsendung. Da wirkte das so ähnlich. Da war dann nur der Raum, weiß ich nicht mehr, sowas Ähnliches. Was ist denn da dein Vorbild? Weil das so rein, also rein irreal eigentlich für mich. Naja, also das eine ist, die Figuren sind halt ziemlich organisch, amorph und manchmal halt auch ein bisschen chaotisch. Da bildet halt dieses Schachbrettmuster einen Kontrast. Und wenn man ein Schachbrettmuster sieht, weiß man sofort, eigentlich intuitiv, dass es sich einfach um eine Spielfläche handelt. Also das ist so der Archetyp des Spielfelds und das war eigentlich meine Entscheidung. Es gab da jetzt weniger künstlerisches Vorbild, dass ich sagte, ich will jetzt da so einen Raum gestalten in dem Sinne, der auf ein surreales Bild verweist oder was man da auch kennt vielleicht. Das war tatsächlich eben ganz konkret eben, hallo, ich bin ein Spielfeld, mach was mit mir. Okay, okay. Ich meine, es gibt ja auch sozusagen parkettähnliche Sachen, so Tanzsäle könnten das ja auch sein, die so vielleicht so aussehen. Das berühmte diplomatische Parkett sozusagen könnte so aussehen, irgendein Tanzsaal, wo man dann hineinkommt. Man weiß sofort, oh, Moment mal, jetzt ist es gefährlich, bist du Bauer, bist du eigentlich Läufer? Oder wann wirst du rausgeschmissen? Ich weiß nicht. Das ist auch so eine Assoziation, die ich habe. Ja, ja gut, finde ich super. Also das ist ja bei solchen Arbeiten immer so, man hat als Künstler so eine Idee, dann realisiert man das, da gibt es schon so einen Veränderungsprozess und dann kommt halt dann irgendwann mal dann ein Publikum dazu und dann verändert sich die Arbeit wieder. Also ich weiß wahrscheinlich jetzt, also ich kann schon nochmal reproduzieren, wie ich überhaupt da drauf kam. Ja, also das hat so einen Hintergrund eben auch. In der Pandemie konnte ich eben für meine Beton Skulpturen den Zement nicht mehr so ausreichend bekommen und bin dann auf Papier umgestiegen und habe dann angefangen, eben kleine Szenen, eben Science-Fiction-Texte für solche Figuren einfach zu schreiben und irgendwann entwickelt sich das weiter und dachte, das wäre eigentlich auch ein schönes Workshop-Format und wie bringt man das an die Leute, indem man halt vorgibt, dass es sich um ein Spiel handelt. Also das ist ja jetzt nicht in dem Sinn ein Spiel, wie man es von zu Hause kennt, dass es da Gewinner, Verlierer, wie auch immer gibt. Das heißt ja einfach eher, das ist ein Spiel in dem Sinn, wie sagt man so schön in der Medientheorie, der ludische Typ, jemand, der halt gerne einfach was ausprobiert, was macht, was experimentiert. Darum geht es ja eigentlich. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt denke, ich habe jetzt hier ein Spielformat erfunden oder sowas. Es ist eine Inszenierung, es hat was Performatives, es ist partizipativ, man kann mitmachen und da unter Umständen einfach dann auch wird man inspiriert, also zumindest habe ich den Eindruck, jetzt auch bei dir, du denkst schon an bestimmte Dinge und finde ich dann schon super, klasse. Ja. Ja, ich denke, was ganz anderes, Homo Ludens, ja, das ist das Glasperlenspiel, ich habe es noch nicht gelesen, aber wie ist denn das berühmt-berüchtigte Spiel des Lebens, dass man gar nicht weiß, so was man gebeten ist und man kennt die Regeln nicht und irgendwie ist dann hier plötzlich eine Spielfläche da, auf der man sich bewegen muss, aber weiß gar nicht, wieso, wozu. Man kennt die Regeln nicht. Nee, man kennt die Regeln nicht. Ja. Kennst du die Regeln? Nee, ich kenne sie auch nicht. Also die Regeln ergeben sich halt, die werden halt immer neu verhandelt. Also es gibt jetzt Teilnehmerinnen beim Workshop und die bestimmen halt bestimmte Dinge. Ja, die sagen halt, heute hatte ich auch noch mal zwei Kinder, die sagen, ja gut, ich stelle das kurz hin, fotografiere es ab, aber dann will ich es sofort wieder nach Hause nehmen. Also das ist halt eine Spielregel auf einmal. Also das heißt, kurz anwesend, aber dann wieder abwesend. Und andere sagen, ja, selbstverständlich, aber ich will, dass es auf Instagram erscheint oder wie auch immer. Also ob ich dem dann nachkomme oder nicht, weiß ich nicht, wird sich dann im Spiel zeigen. Und dass auch jemand widerwillig verschwindet, ich meine, auch das ist im Spiel des Lebens sozusagen möglich. Meistens für den, der die Regeln nicht kennt oder nicht erahnen kann oder was weiß ich was. Ja, das passiert, ja. Also ich habe das auch gar nicht so durchgedacht. Also das war mir gar kein Bedürfnis, jetzt wirklich jede Konstellation jetzt so durchzudenken, sondern für mich ging es eher darum, ein künstlerisches Angebot zu formulieren, bei dem ich halt auf Augenhöhe mit den Workshop-Teilnehmerinnen kommuniziere und ich nicht jetzt sage, ja, das ist meine Vorgabe. Nee, es war anders. Ich biete was an, eine Form, ja, die relativ einfach umzusetzen ist. Und dann gibt es jede Menge anderen Materialien, Steine von draußen, Laub, Papier, Zeitungspapier, Magazine, die da alle nochmal hinzugefügt werden können, aber nicht müssen. Also das hängt davon ab, wie sich der Einzelne eben dann da in der Situation verortet. Also hier haben wir jetzt gerade noch jemand, der halt dann auf der Straße noch ein paar Sachen gesammelt hat. Einen alten Handschuh, und auf einmal spielt der jetzt eine Rolle in dem Spiel. Also was mir noch in der Situation ist, die gegenwärtigen relativ undurchsichtigen Zeiten. Für viele Leute ist es ja undurchsichtig, was gerade passiert. Korrespondiert das irgendwie in deinem Spiel? Ist das instinktiv bei dir, dass du das so entwickelt hast? Oder ist das mehr oder weniger Zufall, dass jetzt das Spiel auftaucht, wo eben keiner weiß, wo es richtig lang geht? Und in Zeiten, wo die auch so fragwürdig sind? Naja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat eher dann auch was mit so einer Grundhaltung meinerseits zu tun, dass ich eher versuche, was Neues zu finden, auch wenn das Neue vielleicht dann irgendwie nicht so heilsversprechend ist, aber das Alte, das haben wir, das wissen wir und das wollen wir nicht mehr. Und wenn man eben so eine Situation schafft, in der das Experiment im Vordergrund steht, dann bietet sich da vielleicht dann eine Möglichkeit, in so einer Kommunikationssituation was Neues zu entdecken, vielleicht auch selber inspiriert zu werden und Dinge neu anzugehen. Aber das Spiel wird jetzt sicher nicht sagen, weiß ich nicht, Politiker XY ist doof oder sowas. Also auch wenn ich das als Privatmensch gerne sage, ja, aber hier geht es halt in erster Linie darum, ein anderes Mindset oder ja, vielleicht zu erzeugen, wenn man so will. Okay. Die Texte, die du geschrieben hast, sind ja Science-Fiction-Texte. Waren die utopisch oder dystopisch? Ja. Ah, die Texte, die gibt's immer noch. Die kann man bei thevisitors.jeron.org nachlesen. Das hat bei mir eher was mit der Tagesform zu tun. Also das Projekt läuft jetzt seit 5 Jahren oder so. Und dann gibt's halt mal eher witzige Konstellationen und also humoristische Art. Und manche sind halt super dystopisch, ja. Okay, je nachdem, wie man die Welt sieht, ob depressiv oder optimistisch, ist ja auch mit... Ja, ich meine, das hat weniger vielleicht damit zu tun, ob ich depressiv bin oder nicht. Also manchmal fällt einem einfach was so auf, ja, wenn man so will. Also eine Situation, zu der man sich halt äußern möchte. Und da finde ich halt dann solche Science-Fiction-Texte eine gute Möglichkeit. Okay, jetzt kommen wir nochmal zu den Terminen. Also wann, bitteschön, findet überall was statt? Also heute ist ja der erste Tag, die offizielle Eröffnung. Aber es gibt ja einen Haufen Termine, wo hier was stattfindet, Workshops und dergleichen. Ja, also die meisten Workshops sind ja jetzt schon gelaufen. Jetzt gibt es am Montag nochmal einen. Jetzt schon gelaufen? Ja, das war ja wichtig. Also ich habe ja sozusagen selber nichts hergestellt. Also alles, was man sieht, ist sozusagen in den Workshops, in den letzten 3 Workshops entstanden. Jetzt gibt es einen noch am Montag und dann muss ich ja leider wieder abreisen und biete aber an, dass man eben auch online, also per Jitsi, eben so einen Workshop macht. Da sitzt man halt zu Hause, druckt sich halt das Schnittmuster aus und findet sich dann eben online ein und diskutiert da, wie das mit der Figur sein könnte und bringt sie halt dann irgendwann mal in den Kiosk und arrangiert sie da. Ja, Montag wird es noch nicht gesendet sein, also der Termin Montag wird auch vorbeirutschen. Schade eigentlich. Jetzt nochmal zu deiner Webseite, wo dann die Visitors, wie heißt die nochmal? Ich wiederhole das zweimal. Ja, thevisitors.jeron.org, also mein Nachname.org. Und ja, wenn man bei der Website von Herr Fleischer schaut, findet natürlich auch die Links zu den entsprechenden Seiten. Also zum einen zum Projekt und zum anderen eben zu meinem Portfolio, wenn man so will. Also was ich sonst so mache. Okay, und da gibt es ja bestimmt eine Finissage, oder? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn es die Finissage gibt, findet die leider ohne mich statt, weil ich ja dann, ich bin ja jetzt hier nicht zu Hause, muss ja dann wieder... Wohin? Ich muss wieder zurück nach Athen. Athen? Ja. Für den Küster auch eine tolle Stadt, allerdings politisch und sozial wahrscheinlich eher ein brodelnder Kochtopf oder sowas, ja. Ja, das ist eine lange Geschichte, da müssen wir mal ein extra Interview dazu machen, aber es ist schwierig, aber auch interessant. Gut, dann hoffe ich, kriege ich mal eine Telefonnummer von dir und dann können wir mal ein Ferninterview machen, sozusagen telefonisch. Gerne. Ja. Und? Ach, jetzt kriege ich eine. Gut, dann war das jetzt erstmal diese Sache. Dann jetzt mal, bereiten wir jetzt ein Telefoninterview vor, was wir so zur Situation in Athen und die künstlerische Situation machen ist. Und ja, und dann melden wir uns wieder. Dankeschön. Toll, ich danke auch und hoffe, dass jetzt hier ein paar Leute motiviert werden, vielleicht online beim Workshop mitzumachen oder zumindest beim Kiosk vorbeizuschauen, unter Umständen eben sich selber so eine Konstellation mit den vorhandenen Figuren überlegen und da so einen kleinen Beitrag formulieren. Das war Karl-Heinz Jero, der Organisator der Trift-Ausstellung, die derzeit am Reileck im Herr-Fleischer-Kiosk zu sehen bzw. auch selber zu gestalten ist, wie ihr ja gerade gehört habt. Und falls ihr euch das mal anschauen wollt, dann ist wahrscheinlich morgen ein guter Tag, weil morgen wird es nochmal 17 Grad und ich würde sagen, das ist fast auch nochmal Wetter für Eis. Wahrscheinlich ein letztes Jahr, dieses Jahr ja so hohe Temperaturen und da kann man sich vielleicht nochmal ein Eis kaufen, falls ihr darauf Lust habt. Und um Eis geht's auch im nächsten Lied, das heißt nämlich Eis auf Ex von 8 Eimer Hühnerherzen. Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, ja, kommen jetzt ein paar Termine und Veranstaltungen von heute. Heute Abend um 18 Uhr, also in 35 Minuten, ist die Eröffnung der Ausstellung zum Giebichen Stein Design Preis. Und genau, wenn ihr euch jetzt losmacht, schafft ihr das auch noch entspannt dahin zu kommen. Die Ausstellung zeigt noch bis zum 4. Januar 2026 nominierte und ausgezeichnete Arbeiten von Studierenden des Fachbereichs Design der Burg Giebichenstein der Kunsthochschule Halle. Los geht's um 18 Uhr, wie gerade schon angesprochen, in der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt, Neuwerk 11 06108 Halle Saale. Der Eintritt ist frei und genau. Falls ihr nicht so spontan seid, aber später noch was machen wollt und vielleicht Lust habt auch auf ein bisschen Jazzmusik, für den gibt's heute im Pierre Graswas am Steintor in Halle ein kleines Konzert. Dort könnt ihr dem Holzbläser, Virtuosen und Komponisten Gebhard Ullmann lauschen. Los geht es um 20 Uhr im Pierre Gras in der großen Steinstraße 55. Und genau, abschließend noch ein Veranstaltungshinweis für heute, für alle. Literaturbegeisterten, die es werden oder ja, vielleicht auch die noch nicht literaturbegeistert sind, aber die es vielleicht werden wollen. Heute Abend könnt ihr in den Salon Pegasus oder die Lust am Schreiben besuchen. Hier können Autoren, Autorinnen und Autoren oder solche, die es werden wollen, ihre Texte präsentieren. Die Lesezeit beträgt jeweils etwa 10 Minuten. Los geht's um 19.30 Uhr im Literaturhaus Halle, Bernburger Straße 8, 06108. Und genau, beim Schreiben geht es ja auch immer ein bisschen um Vorstellung oder ja, und bei vielen um ja, Träumen, vielleicht auch um Jugendträume oder auf Englisch Teenage Dreams. Und über diese singt die Band Nonchalant aus Freiburg im Breisgau. Schon etwas älter, aber also nicht mehr Teenager, aber immer noch ja als Band zusammen. Genau, sind die Klabusterbären und genau, von denen wollte ich mal wieder was mitbringen und spielen. Und da habe ich schon auch meinen Lieblingssong mitgebracht. Und genau, der wird jetzt gespielt. wir stöhnen, was die wohl Liebe nennen. Wände so dünn wie seidenes Papier. Ich lege mich aufs Bett, beginn zu fantasieren. Ja, das ist diese Stadt, fangt einfach jeden ab. Doch das Ruhige soll aufs Land ziehen. Das Ruhige soll aufs Land ziehen. Stress mich ruhig jeden Tag, ich liebe deinen Krach. Ja, das Ruhige soll aufs Land ziehen. Das Ruhige soll aufs Land ziehen. Das Ruhige soll aufs Land ziehen. Das Ruhige soll aufs Land ziehen. Stress mich ruhig jeden Tag, ich liebe deine Kraft. Ja, das Ruhige soll aufs Land ziehen. Das Ruhige soll aufs Land ziehen. Das Halle-Magazin auf Radio Korax 95,9. Das stimmt. Ihr seid im Widerhall hier bei Radio Korax auf der 95,9 oder im Livestream im Internet zu hören. Und gerade genau liefen die Klabusterbären. Und als nächstes habe ich ein Album mitgebracht, was auch vor kurzem erst veröffentlicht wurde am 28. Oktober. Von der Band Par Ne Par und die kommen aus Zagreb, Kroatien und machen so sehr post-punkigen Musik und als ich in das Album gehört habe, hat es mir auf jeden Fall sehr gefallen und vielleicht geht es euch ja genauso. Jetzt müsste es nur noch losgehen. Das passiert, wenn man übers Internet hört. Dann hören wir erstmal Never Out of Luck von Grandma's House. Das waren Grandma's House und jetzt würde ich es nochmal probieren. Vielleicht klappt es dieses Mal. Anscheinend auch nicht. Das ist jetzt aber natürlich doof. Okay, dann hören wir stattdessen nochmal nichts aus Kroatien, sondern was aus Deutschland, nämlich die Band Brutal Besoffen, die über den springenden Punk singen. Okay, dann brauchst du ja kein Bier, du willst mich hören. Na dann hau ich dich einfach um, ich mach dich alle. Hey Mann, was tust du denn so dumm? Vor der Bühne an der Seite, dafür bin ich statt bekannt. Die Krone ist aus Dosenbier, auf Scepter zahl ich Band. Abends erste Reihe und dann morgens letzte Band. Ich bin charmant, ich bin galant, ich bin der springende Punk. Gesundheit wird immer mehr zum Luxus, spätestens ja seit angefangen wurde, die Krankenhäuser zu privatisieren, und jetzt soll auch noch bei den Hebammen gespart werden. Joana aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax kommentiert diesen Umstand mit O-Tönen von verschiedenen Hebammen. Das ist schon so, dass es momentan nicht besonders attraktiv aussieht, Hebamme zu werden. Man kann damit nicht reich werden. Konnte man noch nie, aber so wie die Arbeitsbedingungen sich im Moment darstellen, eben einmal im Angestelltenbereich, aber auch in der Freiberuflichkeit mit allem Druck und allen Nöten, die so da sind, ist es kein besonders attraktiver Job, muss man leider sagen. Also wir hoffen sehr, dass wir nicht aussterben. Wir sehen aber schon das Problem, dass ja der größte Anteil der Hebammen momentan so ungefähr zwischen 40 und 50 Jahren alt ist, und der Nachwuchs muss nachkommen, und das ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren noch, dass sich auf einen Platz in einer Hebammenschule 200 Interessentinnen bewerben. Das sagt die Sprecherin vom Hebammenverband NRW, und das ist noch lange nicht alles. Die Zukunft der Hebammen ist bedroht. Der Hebammenhilfevertrag sollte eigentlich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von freiberuflichen Hebammen vorsehen. In der Praxis führt er dazu, dass etwa die Hälfte der Hebammen, die freiberuflich in Krankenhäusern arbeiten, aus der Geburtshilfe aussteigen wollen, weil es noch weniger Geld geben soll. Dabei sind sie die, die explizit für Geburten ausgebildet werden. Also Hebammen dürfen alleine eine Geburt begleiten, weil wir sind dafür ausgebildet, aber Ärzte nicht. Also wenn ein Arzt, sprich auf der Straße einer Gebärenden begegnet, die plötzlich ihr Kind bekommt, dann kann er natürlich auch helfen, das kann jeder. Aber er muss versuchen, eine Hebamme hinzuzuziehen. Ja, das ist diese Hinzuziehungspflicht. Und ich glaube, dass es auch mit Geld zu tun hat. Das Verrückte ist ja, dass du bei einer Hausgeburt normalerweise Kosten sparen könntest ohne Ende. Aber wesentliche Institutionen würden daran eben nichts mitverdienen. Also zum Beispiel die Pharmaindustrie und die Wirtschaftsindustrie und wer da noch alles so dranhängt, die würden nicht wirklich was daran verdienen. Also es würde lediglich ich als Hebamme die paar Euro jetzt über die Gebührenverordnung und dann wär's das eigentlich, ja. Da würde kein anderer was mitverdienen. Und deswegen glaube ich, ist es auch so eine Kostengeschichte, dass man also sozusagen am Ende scheint es nicht wirklich gewollt zu sein. Dass die physiologische Geburt, die wesentlich finanziell ja viel, viel günstiger ist, das kann nicht wirklich der Grund sein. Was daraus folgt, ist eine größere Unterversorgung von Schwangeren und Gebärenden und ein großer Einschnitt in die Frauengesundheit. In diesem Fall geht es ja auch nicht nur darum, dass diese Berufe fast nur von Frauen ausgeführt werden, sondern auch, dass erstmal fast nur Frauen unter diesem Versorgungsdefizit leiden. Und das ist der Vorteil für uns Hebammen, wenn du draußen arbeitest, kennst du die Frau meistens. Also ich kannte meine Frauen in- und auswendig. Ich hatte auch nicht so viele. Das war für mich aber ganz bewusst so ausgewählt. Wenn ich nicht so viele Frauen betreue, dann habe ich ganz viel Zeit für die. Und ich habe die in der Vorsorge ganz, ganz intensiv begleitet. Deswegen kannte ich die so sehr, sehr gut und kannte auch ihre familiären Situationen. Und das hat mir oft geholfen, unter der Geburt zum Beispiel abzuwarten. Weil ich wusste, aha, da ist vielleicht der Knackpunkt, wo sie jetzt ein bisschen länger braucht. Weitergedacht bedeutet das aber auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Hebammen sind vor, während und nach der Geburt für Schwangere und Gebärende da. Sie helfen auch dabei, die Beziehung zum Kind aufzubauen. Wir wissen heutzutage, wie wichtig eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist. Die betrifft nämlich nicht nur die sogenannten Kernfamilien, sondern beeinflusst direkt unsere Gesellschaft. Wir werden als Menschen so stark von unseren Eltern geprägt, lernen, was falsch und was richtig ist und wie man Verantwortung für sich und andere übernimmt. Wer nicht genug versorgt oder auch umsorgt wird, wird schneller zu einer Gefahr für andere Menschen. Das heißt, dass die Politik nicht nur die im Stich lässt, die direkt davon betroffen sind, sondern die Gesellschaft. Ich frage mich, wie man darauf kommt, dass an diesem Ende gespart werden kann. Wie man darauf kommt, die Gesundheit und damit auch die Gesellschaft aufs Spiel zu setzen. Wer entscheidet das und warum? Und wann entscheidet endlich die Mehrheit? Die Frauen, inter- und nichtbinären Personen, die Kinder, die migrantisierten Menschen, die armen und behinderten Menschen. Das war ein Kommentar von Joana aus der tagesaktuellen Redaktion hier bei Korax zum Hebammenhilfevertrag. Mehr Infos dazu findet ihr unter hebammenverband.de oder wenn ihr Hebammenhilfenvertrag bei der Suchmaschine eurer Wahl eingebt. Und genau, es ist jetzt 17.45 Uhr und die nächsten Lieder von zwei Bands. Wenn euch die gefallen, dann könnt ihr am 14. November, also übermorgen am Freitag, in die Galle gehen. Dort ist nämlich ein Konzert unter dem Titel Krawall Barbies Unite und dort spielen unter anderem Left for Pleasure, Sektion No Fun, Britney Spears und Knast. Und das Ganze ist auch für einen guten Zweck. Und gute Musik läuft dabei auch noch. Also alles abgehakt, was man abhaken kann bei einer als Voraussetzung für eine gute Party. Und als erstes hören wir ein bisschen Britney Spears und danach kommen zwei Lieder von Left for Pleasure. Aber als erstes erstmal Kern sanieren. Traum aus gelaufen, du hast das Objekt als Rockstar hat es nicht geklappt. Jetzt nimmst du uns die Miete ab. Keiner will dich spielen sehen. Jetzt musst du uns auf die Nerven gehen. Nachdem das ja jetzt sehr punkiger Punk war, kommt als nächstes Left for Pleasure mit etwas dunklerem Punk. Heute vor 106 Jahren, also im Jahr 1919, kämpften sich Frauen das Wahlrecht in Deutschland. Fast überall auf der Welt wurde im 20. Jahrhundert das Frauenwahlrecht eingeführt und die Rechte der Frauen gestärkt. Von echter Gleichstellung sind wir jedoch weiterhin entfernt. Im globalen Vergleich verdienen Frauen auch heute noch im Durchschnitt 23% weniger als ihre männlichen Kollegen. So aktuelle Zahlen der Vereinten Nationen. Radio Onda vom Nachrichtenpool Lateinamerika hat mit StudentInnen und AktivistInnen aus Kolumbien, Kuba, Ecuador über das Thema gesprochen und dabei ganz unterschiedliche Einblicke erhalten. Hören wir mal rein. Laura aus Kuba schildert ihre Perspektive wie folgt. Lo que te puedo decir es que en Cuba el salario entre las mujeres y los hombres es igualitario. No hay ninguna. Was ich dir sagen kann, ist, dass in Kuba die Gehälter unabhängig vom Geschlecht sind. Frauen und Männer verdienen das Gleiche. Außerdem haben wir eine Organisation, die Föderation der kubanischen Frauen. Diese Organisation gibt es seit Ende der Revolution 1959. Diese Organisation unterstützt Frauen, die Hilfe vom Staat benötigen, weil sie alleinerziehend sind, keine Arbeit haben oder eine körperliche Einschränkung zum Beispiel. Kuba scheint hierbei leider noch eine Ausnahme im globalen Kontext zu sein. Der Anteil der Parlamentarierinnen weltweit beträgt nicht einmal 24%. Und Mädchen und Frauen leisten durchschnittlich 2,6 mal so viel unbezahlte häusliche Arbeit wie ihre männlichen Pendants. Ita Yusara Rojas, Aktivistin aus Medellin, Kolumbien, schildert die Umstände in Kolumbien als diskriminierend auf mehreren Ebenen. Bueno, en Colombia se reproduce esta dinámica de feminización de la pobreza. El desempleo afecta mayoritariamente. In Kolumbien gibt es einen klaren Bezug zwischen dem weiblichen Geschlecht und Armut. Auch Arbeitslosigkeit trifft am meisten die Frauen. Es ist sogar so, dass Frauen bis zu 7% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Frauen haben viel bessere Abschlüsse. Trotzdem finden sie keine Jobs. Ellas alcanzan niveles más altos de la educación, sin embargo es muy difícil vincularse al mercado laboral. Doch nicht allein das Geschlecht entscheidet darüber, ob eine Person in die öffentliche Diskussion eingebunden wird oder nicht. Auch andere Parameter wie unter anderem Herkunft, Hautfarbe, Ethnie und Religion entscheiden darüber, wo die Person in der Gesellschaft steht. Je nach Ort kann dies variieren. Jedoch vor allem von Diskriminierung betroffen sind indigene Frauen, die im ländlichen Raum leben. Deshalb ruft auch Jimena aus Ecuador dazu auf, das Problem im Detail zu betrachten. Ich glaube, die Gleichstellung der Geschlechter gibt es noch nicht. Vor allem in meiner Erfahrung in Ecuador siehst du, dass es nicht allein um Geschlecht geht, sondern um Intersektionalität. Es gibt Gleichberechtigung im Sinne von, woher kommst du, wie viel Geld hast du, wo lebst du? Da spielt das Geschlecht schon eine Rolle. In meiner persönlichen Erfahrung als Frau muss ich sagen, dass wir von keiner Gleichberechtigung sprechen können. Der Wandel hat begonnen, jedoch sind wir noch nicht am Ziel. Que no existe. Está empezando el cambio, pero todavía no existe. In Deutschland haben wir mit Angela Merkel zwar eine Frau an der Spitze der Politik, jedoch sieht es im Rest des 19. Deutschen Bundestages anders aus. Es ist sogar der männlichste seit Ende des Zweiten Weltkrieges, mit einem Frauenanteil von gerade einmal 30,7%. Das Parlament mit dem höchsten Anteil weiblicher Abgeordneter ist mit Abstand Ruanda. Über 60% der Abgeordneten ist weiblich. Auch in vielen lateinamerikanischen Ländern liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter höher als in Deutschland. Unter den 10 Ländern mit den meisten weiblichen Abgeordneten befinden sich unter anderem Bolivien, Kuba, Nicaragua, Costa Rica und Mexiko. Brasilien und Kolumbien sind in diesem Fall eher am unteren Ende, mit weniger als 20% weiblicher Politikerinnen im Parlament. Das kubanische Parlament hat 605 Abgeordnete, davon 53% Frauen und 47% Männer. Also gibt es eine größere Repräsentation von Frauen als von Männern. Kann man jedoch allein durch Zahlen von einer Repräsentation sprechen und wen repräsentieren sie? Ita Yusara Rojas zeichnet ein sehr kontroverses Bild zu den sehr positiven Ausführungen aus Kuba. De la participación de las mujeres es necesario decir que pues básicamente los escenarios de representación siguen siendo mayoritariamente masculinos. Die Politik ist immer noch vorwiegend von maskulinen Ideen und Menschen geprägt. Es gibt ein Quotengesetz, das Frauen 50% der Stellen im öffentlichen Sektor und der Politik zusichert. Duque ist der erste Präsident, der überhaupt überhaupt ein Gesetz in die Wege geleitet hat, in dem es um Frauen geht. Trotzdem wird keine Politik für Frauen gemacht. Und auch die Umsetzung der Quotenregelung ist eher dürftig. Am härtesten trifft es die Frauen aus den ländlichen Regionen. Diese werden quasi auf drei Ebenen diskriminiert. Erstens, weil sie Frauen sind. Zweitens, weil sie aus dem ländlichen Raum kommen und dies im Kontrast steht zum urbanen Raum, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und drittens, wegen des bewaffneten Konfliktes in den ländlichen Gebieten Kolumbiens. Entonces, estas tres variables hacen que las mujeres rurales colombianas estén triplemente discriminadas en la sociedad. Muss sich etwas an der Strategie verändern? Können Gesetze allein Mädchen und Frauen stärken? Jimena ist der Ansicht, dass alle Politik nichts bringt, solange sich im Denken der Menschen nichts ändert. Yo creo que es importante enfocarnos en el individuo, porque ich glaube, es ist wichtig, uns auf das Individuum zu konzentrieren. Denn viele Menschen fühlen sich abhängig von den Entscheidungen der Regierenden. Doch ich glaube, der Wandel beginnt woanders. Daher glaube ich, müssen wir uns auf kleinere Gruppen konzentrieren. Frauen, Kinder, unsere eigenen Familien. Gespräche mit den eigenen Eltern sind wichtig. Die Familie hat viel Einfluss auf das Individuum. Und wenn sich dort die Diskussion verändert, dann kann dieser Wandel sich auch auf Außenstehende übertragen. Pero puedes esparcir mejor el conocimiento y el trato en general en tu familia cambia y de tu familia hacia las personas externas cambia. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen, ist eines der wichtigsten Vorhaben für eine nachhaltige Entwicklung, da so gut wie alle anderen 16 Entwicklungsziele auf der Gleichstellung der Geschlechter aufbauen, wie zum Beispiel inklusive und gerechte Bildung, Ungleichheit verringern und Städte und Siedlungen inklusiv, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. Das Fazit daher lautet, ohne die praktische Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen kann es auch keine nachhaltige Entwicklung geben. Das sagt Julia Giesler von Radio Onda über die Gleichstellung von Frauen. Heute vor 106 Jahren, im Jahr 1919, erkämpften sich Frauen das Wahlrecht in Deutschland. Für Radio Onda sprach Julia Giesler 2019 mit StudentInnen und AktivistInnen aus Kolumbien, Kuba, Ecuador über weiterhin bestehende Ungleichheiten zulasten von Frauen. Wir bleiben hier gleich noch weiter im globalen Süden. Schauen dann aber genauer auf den deutschen Journalismus und den Umgang mit Afrika. Wir sprachen darüber mit Robert Heinze, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Geschichte Afrikas im Deutschen Historischen Institut Paris. Und bevor wir inhaltlich nach Afrika schauen, bleiben wir musikalisch nochmal in Südamerika, in Chile und hören etwas von der Band Sin Lenceria aus Santiago. Von Chile schauen wir jetzt, gehen wir weiter in den Norden und zwar nach Guadeloupe und das ist Teil vom französischen Überseegebiet und liegt in der südlichen Karibik und von dort kommen The Bolocos, eine Punk-Band von der Inselgruppe und auch die einzige Punkband der Inselgruppe, denn die Inseln haben zusammen nur etwa 370.000 EinwohnerInnen, aber auch eine Punkband. Und The Bolocos verbinden Punk mit der karibischen Musik von Guadeloupe und anderen Inseln der Region. Und das ist eine sehr schöne Kombination. Und das Lied, was wir jetzt hören, heißt I Don't Care. Das waren The Bolocos. Und genau, angesichts der Berichterstattung deutscher Medien zum Bürgerkrieg und der bedrohlichen humanitären Krise im Sudan sowie der Gewalt in Tansania fragte sich der Journalist Klaus Raab am vergangenen Mittwoch im medienkritischen Altpapier des MDR, schaut die Medienlandschaft ausreichend genug auf diese Konflikte? Er sprach von Aufmerksamkeitslücken. Wir sprachen mit Robert Heinze, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Geschichte Afrikas am Deutschen Historischen Institut in Paris. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Mediengeschichte im südlichen Afrika, Technik- und Infrastrukturgeschichte sowie die Geschichte des Radios. Robert Heinze forscht zwar nicht selbst zur Repräsentation Afrikas in deutschen Medien, hat aber eine informierte Perspektive auf den Kontinent und Afrika-Bilder deutscher Medien. Zuerst wollten wir wissen, wie steht es aus seiner Sicht um die Berichterstattung in deutschen Medien zum afrikanischen Kontinent? Ich würde sagen, tendenziell defizitär. Es gibt ein sehr eigenartiges Paradox. Es gibt einerseits viel zu wenig Berichterstattung, gerade von den Auswirkungen wichtiger globaler Krisen wie Klimawandel, Ressourcenausbeutung oder wirtschaftliche Abhängigkeit oder auch den politischen Krisen. Gerade sehen wir ein paar wenige Artikel über den Genozid im Sudan, aber der Krieg findet bereits seit 2 Jahren statt und war medial in Deutschland selten präsent. Das Gleiche kann man zum Beispiel auch über Tigray in Äthiopien sagen, ein Konflikt, der jetzt gerade in eine Ruhephase eingetreten ist, aber droht wieder aufzuflammen. Tigray war der tödlichste Krieg des 21. Jahrhunderts, schrieb die spanische Tageszeitung El País 2023. Es gab zwischen 400.000 und 600.000 Tote, also das sind auch nochmal um Vielfaches mehr, als was wir aktuell im Sudan bisher zu beklagen haben. Und auch da gab es sehr wenig Berichterstattung. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die breitere Berichterstattung angucken, auch in Dokumentarformaten oder Reportagen, sehen wir viele Klischees. Es geht immer um die sogenannten K-Themen, Kriege, Krisen, Krankheiten, Korruption, Kriminalität, Katastrophen. Es gibt einen starken Fokus auf Gewalt, Autoritarismus und extreme Armut. Und was sowieso selten vorkommt, ist, was die Probleme in afrikanischen Ländern eigentlich mit uns hier in Europa oder in Deutschland zu tun haben. Also einerseits zu wenig Berichterstattung und in der wenigen Berichterstattung, die es gibt, andererseits ein starker Fokus auf Probleme und Extreme. Also es sind jetzt 2 verschiedene Aspekte natürlich. Der eine ist die sozusagen, wie viel berichtet wird. Das andere ist die Frage sozusagen, die Art, mit der berichtet wird, die du kritisieren würdest. Ich würde jetzt gerne nochmal gucken auf die Masse der Berichterstattung. Woran glaubst du liegt das? Das hat ja Klaus Raab Aufmerksamkeitslücke genannt. Das hat mit einem ganzen Bündel an Faktoren zu tun, die auch schon eine lange Vorgeschichte haben, die man sozusagen, ich bin halt Medienhistoriker, da gucke ich immer zurück in die Geschichte. Es gibt einfach grundsätzliche Probleme in der Art und Weise, wie Nachrichten produziert werden. Es gibt eine berühmte Studie von 1965 von dem Friedensforscher Johann Galtung und der Politikwissenschaftlerin Marie Ruge, die das Problem in den sogenannten Nachrichtenwerten festgemacht haben. Sie haben 12 Nachrichtenwerte bestimmt und einige davon, das sind Nachrichtenwerte, die die Entscheidung von Redakteuren beeinflussen oder von Journalisten generell beeinflussen, ob sie über ein Ereignis berichten. Und dazu gehören solche Sachen wie, wie nahe das Ereignis dem Publikum ist, also lebensweltlich, ob sie es schnell erfassen und sich dazu in Bezug setzen können, wie wichtig die globale Gesellschaft oder der Staat ist, in dem es passiert, also ob es ein einflussreicher Staat ist wie die USA oder halt ein weniger bedeutender wie Côte d'Ivoire. Und das benachteiligt natürlich den globalen Süden ganz generell. Also er ist weit entfernt von den Lebenswelten der Menschen. Sie können sich nicht unbedingt dazu in Bezug setzen und es sind keine einflussreichen Gesellschaften. Dazu kommt, dass in diesen Nachrichtenwerten auch dazu gehört, dass natürlich man auf Ereignisse fokussiert, also insbesondere große, extreme Ereignisse, wie man jetzt eben zum Beispiel wieder sieht, wie jetzt im Sudan oder in Tansania, darüber wird dann natürlich berichtet, weil sie einfach groß genug sind, aber aus dem Alltag wird dann seltener berichtet. Der zweite Faktor, und das ist jetzt auch was, was in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten schlechter geworden ist, würde ich sagen, die meisten deutschen Medien haben keine oder nur einen Korrespondenten für den ganzen Kontinent. Die sitzen dann in Nairobi oder in Kapstadt, also am Rande eigentlich, entweder in der Küste in Ostafrika oder ganz im Süden und müssen dann, wenn sie aus einem Land in Afrika berichten, und wir sprechen hier von einem Kontinent, der geografisch größer ist als die USA, China, Russland und Europa zusammen und von 54 Ländern mit sehr unterschiedlichen Gesellschaften, vielen unterschiedlichen Sprachen, die sitzen dann eben in Nairobi oder in Kapstadt und müssen dann schnell in so ein Land vor Ort gehen, wenn es eine Krise gibt und sich schnell informieren, was jetzt eigentlich sozusagen die Lage ist. Und dementsprechend oberflächlich kann dann halt die Berichterstattung werden. Jetzt haben wir über Probleme gesprochen bei der Darstellung, aber wo wir noch gar nicht gesprochen haben, warum ist es denn überhaupt wichtig? Warum wäre es denn wichtig, eine Repräsentanz von Themen des afrikanischen Kontinents in deutschen Medien zu stärken? Afrika ist da sozusagen nur ein Teil von einem größeren Problem. Es geht eigentlich um den ganzen globalen Süden. Also es gibt einen, eigentlich ist ein Literaturwissenschaftler, Ladislaus Ludischer von der Goethe-Universität in Frankfurt, der jetzt eine Langzeitstudie sozusagen gemacht hat über die letzten 10 Jahre und die auch weiter fortführt, wie viel berichtet eigentlich die Tagesschau oder deutsche Medien generell? Also er hat dann immer so verschiedene Levels, auf denen er das aufzählt. Wie viel berichten die eigentlich von Ländern des globalen Südens? Und was er festgestellt hat, ist, aus einer Gegend, dem globalen Süden, der 85% der Weltbevölkerung beheimatet, kommen 10% der Berichterstattung. Also wir haben dann ein extremes Ungleichgewicht. Und eine Repräsentanz von Themen dort, nicht nur in Afrika, sondern eben im globalen Süden insgesamt, betrifft uns alle. Es geht um Migration, es geht um Klimawandel, es geht um Ressourcenausbeutung, es geht um einen global vernetzten Kapitalismus, der auch Ungleichheiten produziert und Abhängigkeiten produziert. Wir leben am oberen Ende dieses global vernetzten Kapitalismus und profitieren davon, während andere dafür ausgebeutet werden. Ein klareres Bild von den Komplexitäten in Afrika würde aber meiner Meinung nach auch helfen, dass wir uns in Deutschland ein bisschen bewusster über die Menschen dort werden, Solidaritäten entwickeln können, rassistische Stereotype abbauen und halt einfach auch ein besseres Bild von der Welt bekommen, in der wir leben. Also beispielsweise stellt sich doch die Frage, ob wir mit Menschen, die aus dem Sudan fliehen, ähnlich empathisch sein könnten wie damals mit Kriegsflüchtlingen aus Syrien oder der Ukraine. Auch wenn es da natürlich in der längerfristigen Perspektive auch wieder viele Probleme mit Rassismus den Leuten gegenüber gab. Die erste Reaktion war doch eine solidarische. Und da fragt man sich doch, warum passiert das eigentlich nicht, wenn Leute aus afrikanischen Krisen fliehen, die genauso schlimm sind und betroffen sind. Hast du vielleicht Ideen, was es eigentlich bräuchte, damit Medien, wenn wir jetzt größer denken, eben bei Themen aus dem globalen Süden, da sensibilisiert werden, dass sich die Berichterstattung da in der Stelle verbessert, verändert? Also ich meine, ich bin jetzt natürlich kein Berater oder Medienwissenschaftler, von daher nimm das mit einem Grain of Salt. Aber es gibt Initiativen, die versuchen, das ein bisschen stärker in den Vordergrund zu rücken. Es gibt ein Positionspapier jetzt auch, das von eben dem bereits erwähnten Ladislaus Ludischer angestoßen wurde, das ich auch gemeinsam mit ganz vielen anderen unterschrieben habe, das mehr mediale Aufmerksamkeit für den globalen Süden fordert. Es unterzeichnet von mehr als 1300 WissenschaftlerInnen und 150 Organisationen. Es wurde angestoßen von Ludischer unter dem Dach der Deutschen Akademie für Fernsehen. Also es gibt schon die Initiativen, die versuchen, das zu machen. Es gibt auch journalistische Initiativen. Die RIF Reporter zum Beispiel haben eine Afrika-Abteilung. Es gibt Versuche, Netzwerke zu gründen, die sich vernetzen mit afrikanischen Journalisten. Es gibt, das ist auch in dem Beitrag von Klaus Raab im Altpapier erwähnt worden, es gibt Zeitungen in Afrika, die versuchen, auch ein internationales Publikum anzusprechen. Ein berühmtes Beispiel ist die Zeitung The Continent, die als PDF per Signal abonniert werden kann und für ein afrikanisches Publikum gedacht ist. Weil das Problem, muss ich da vielleicht noch kurz dazu sagen, ist dieses Problem, dass man wenig hört aus afrikanischen Ländern, das ist auch ein Problem auf dem Kontinent selbst. Also afrikanische Zeitungen oder Medien selbst können sich keine Korrespondenten in den Nachbarländern leisten und beziehen ihre Nachrichten über das, was sozusagen im direkten Nachbarland passiert, aus den internationalen Nachrichtenagenturen, die halt auch genau dieses Problem haben, das ich schon beschrieben habe, also die ein oder zwei Korrespondenten auf dem ganzen Kontinent haben. Das heißt, auch für afrikanische Medien gibt es eigentlich dieses Problem, dass es viel zu wenig Berichterstattung lokal vor Ort aus afrikanischen Ländern gibt, aus den Nachbarländern. The Continent versucht das sozusagen zu ändern, indem sie ein panafrikanisches KorrespondentInnen-Netzwerk aufgebaut haben, mit vielen JournalistInnen in Kontakt sind, die dann jeweils jetzt zum Beispiel aus Tansania aktuell ausführlich berichten. Wir müssen uns als WissenschaftlerInnen, denke ich, auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also wir haben viel Know-how, wir sind oft vor Ort. Also ich habe Reisegelder, mit denen ich sozusagen zu Konferenzen oder auf Forschungsreisen nach Afrika gehen kann, wo ich zumindest in den Ländern, in denen ich unterwegs bin, ein bisschen was sagen kann. Da lese ich halt auch täglich Zeitungen. Ich bin Medienhistoriker, ich habe auch immer mit JournalistInnen zu tun. Ich finde, wir sollten sozusagen als WissenschaftlerInnen da auch aktiver vielleicht auf die Medien zugehen. Aber auch die Medien selbst müssen aktiv werden. Man sieht es an der Taz zum Beispiel, die einen Afrika-Redakteur hat, Dominic Johnson. Und der hat jetzt auch kein großes KorrespondentInnen-Netz auf dem Kontinent. Aber er hat halt viele Kontakte zu afrikanischen JournalistInnen. Und hebt dann die halt ins Blatt, in die Taz. Also aus Tansania berichtet gerade Alois Kimbunga, die sitzt halt live vor Ort. Ja, und im Beitrag von Klaus Raab, dem Journalisten, den ich ja eingangs schon erwähnt habe, im Altpapier des MDR, da erwähnte er auch die Taz in dem Zusammenhang ja auch sehr lobend. Es geht allerdings natürlich bei Klaus Raab in dem Beitrag auch um eher Konflikte, Krisen, Sudan, Tansania. Zugleich ist das ja dann aber auch wieder eine Darstellung der defizitären Perspektiven auf Länder des afrikanischen Kontinents. Welche Gründe spielen da aus deiner Sicht eine Rolle? Du hast ja schon Nachrichtenwerte genannt und ich weiß auch noch aus meiner Zeit, dass auch Konflikt durchaus ein Nachrichtenwert sein kann und dass das hier durchaus auch natürlich eine Rolle spielen kann bei JournalistInnen. Siehst du da noch weitere Gründe, die da mit hereinspielen? Ja, also auch das geht natürlich weit zurück. Wir reden hier im Prinzip von kulturellen Faktoren. Also wir leben heute immer noch mit rassistischen Klischees im Kopf, die vor allem in der Kolonialzeit geprägt wurden. Also Afrika, das sind, ich sag's mal in Anführungszeichen, primitive Menschen, sind einfache Bauern, es gibt viel Armut, Hunger, Gewalt. Es wird heute noch auch nicht nur in Nachrichten, sondern auch in Fernsehfilmen, in Kinofilmen, in Büchern und so weiter reproduziert. Davon sind natürlich auch JournalistInnen und RedakteurInnen selbst beeinflusst. Und reproduzieren es dann auch selbst wieder in ihren Medien. Und weil es auch eine Sprache ist, die das Publikum versteht, wird es dann natürlich auch wieder angenommen und in so einem Kreislauf sozusagen immer wieder reproduziert. Ich glaube, dass eine Lösung dafür sein könnte, dass man eben, wie schon gesagt, mehr afrikanische JournalistInnen zu Wort kommen lässt und aus den Gesellschaften vor Ort berichten lässt. Das eine wäre, auch mal von Sachen zu berichten, die nicht auf Gewalt irgendwie zurückzuführen sind oder sowas. Früher gab es mal den Weltspiegel, der ist ja jetzt auch zusammengekürzt worden. Ne? Das war immer so ein Format, wo es einfach auch Alltagsreportagen gab und wo ich auch mich erinnere, dass ich viele gute Reportagen aus Afrika gesehen habe. Das war in der ARD. Dass man einfach auch aus dem Alltag mal berichtet, dass man afrikanische Kulturen näher bringt, dass man einfach aus dem Alltag der Menschen sozusagen berichtet, dass man die Menschen selbst zu Wort kommen lässt. Aber auch, natürlich muss man jetzt von so einer Krise wie in Tansania berichten. Das ist wichtig, das betrifft uns. Tansania ist eine ehemalige deutsche Kolonie. Es gibt viele Beziehungen heute noch nach Tansania. Es gibt viele Diskussionen, die auch mit Restitution zum Beispiel zu tun haben. Es gibt viele WissenschaftlerInnen in Deutschland, die zur tansanischen Geschichte forschen. Das ist wichtig für uns und es ist wichtig, davon zu berichten. Es ist wichtig, davon zu berichten, was da jetzt gerade, dass es da wieder gerade so einen autoritären Backlash gibt, nachdem Samia Sulu Hassan an die Macht gekommen ist oder installiert wurde als Präsidentin, als Nachfolgerin des gestorbenen Vorgängers. Eigentlich ein bisschen Hoffnung gab, aber es kommt halt auch darauf an, wie man davon berichtet. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Texte von Alois Kimbunga anschaut, die berichtet halt eben auch über die Protestierenden vor Ort, die lässt die selbst zu Wort kommen, die berichtet davon, dass sie auch in die Welle dieser Jugendproteste der Generation Z gehören, dass es da Demokratieforderungen gibt, die aktuell in vielen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent und auch außerhalb beobachtbar sind. Das heißt, es kommt auch nicht nur darauf an, dass man über die Krisen berichtet, sondern auch, wie man über die Krisen berichtet oder über die Konflikte. Das sagt Robert Heinze, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Geschichte Afrikas am Deutsch-Historischen Institut Paris. Im Gespräch über die mediale Repräsentation Afrikas und seiner Themen sagt er, das Problem geht über die Darstellung und den Umgang mit Afrika hinaus und betrifft ganz allgemein gesprochen die mediale Repräsentation des globalen Südens in deutschen Medien. Und genau, in ein paar Minuten habe ich noch einen Beitrag für euch über Palantir bzw. die Software Gotham. Aber vorher haben wir noch Zeit für Musik und langsam, aber sicher ist es auch schon 18.22 Uhr. Also es ist gar nicht mehr so viel Zeit im Widerhall. Das heißt, noch ein bisschen gute Musik hören, dann noch etwas über Palantir informieren und dann mal schauen, was weiterhin hier im Programm bei Radio Korax läuft nach dem Widerhall, der gerade läuft. Thank you.

Please take your order. Burger King is hiring von The Dollheads. Und es ist 18.34 Uhr hier am Mittwoch, dem 12. November. Und ihr hört den Widerhall bei Radio Korax, die letzte halbe Stunde davon zumindest. Und jetzt hören wir noch ein Lied, See You in Hell, auch von The Dollheads. Watch you rot and die. If you're gonna be a bitch, then so will I. You're going down, down. Systemabsturz mit dem Lied Mit Sicherheit, in dem es ja um die Überwachung geht und die Sicherheit damit kommt, aber ja sehr auf die Spitze getrieben und damit zeigt, dass die meiste Sicherheit wäre möglich, wenn man alles und jeden jederzeit überwacht, dass das ja vor allem in die Privatsphäre maßgeblich einschneidet, zeigt dieses Lied nochmal besonders. Nicht ganz so drastisch, aber schon auf jeden Fall trotzdem umstritten ist die Software Gotham von Palantir. Und um die ja, soll es jetzt gehen. Die soll bald in Baden-Württemberg eingesetzt werden. Kritik kommt unter anderem von Sebastian Müller. Er ist Initiator einer 13.000 Unterschriften starken Petition gegen Palantir und Radio Dreieckland sprach mit ihm zunächst die Fragen, konnte sie ihre Argumente anbringen und wie war die Resonanz dazu? Dann sitzt man neben den Vertretern der Polizei, der Polizeipräsident saß direkt neben mir, den hörte man auch immer wieder stöhnen, wenn Dinge gesagt wurden, die ihm irgendwie nicht so gefielen oder die er für falsch hielt. Und dann konnten wir 5 Minuten am Eingang unsere Punkte machen. Dann kam noch der Landesdatenschutzbeauftragte, eine Stellungnahme vorgelesen, hat auch nochmal kritisch einige Punkte angemerkt. Und dann hat die Polizei aus ihrer Sicht nochmal dargelegt, gefühlt waren das immer mehr als 5 Minuten. Dann gab es eine Fragerunde, bei der, ich muss mal sagen, CDU-Menschen sehr lange und komplizierte Fragen gestellt haben und bis dann jeder Abgeordnete eine Frage gestellt hat und das dann auch gesammelt ist, hat man dann irgendwie schon 15 Minuten durch und man weiß auch gar nicht mehr, was jetzt jeder wissen wollte. Und entsprechend gestaltete sich dann auch gerade bei den Polizeibeamten doch die Beantwortung, so nach dem, wozu man dann gerne etwas sagt, teilweise auch so ein bisschen am Ziel vorbei. Wir haben dann auch nochmal versucht, ein bisschen zu fokussieren. Die CDU hatte doch auch sehr dann Stilfragen zu bemängeln, irgendwie, man, was sehr wichtig ist, offensichtlich da der politische Stil bei Einzelnen. Im Ganzen muss man sagen, was jetzt zum Beispiel rauskam, war, dass man sich mit dem Thema diese Menschen, die Palantir einem da schickt, quasi als Mitarbeiter, die ganze Zeit im Rechenzentrum sitzen und dann für einen diese Datenpipelines bauen oder diese... Das Datenbett nennt sich das, glaube ich, ja. Genau. Machen, da ist gar nicht, da besagt die Cyber Design Sicherheit überprüft. Wir haben dann gefragt, es gibt Medienberichte, dass es Menschen sind, die quasi mit montags nachmittags eingeflogen kommen. dann irgendwie bis Freitag arbeiten, also dass es gar keine deutschen Staatsbürger sind und möglicherweise auch gar keine Menschen aus der Europäischen Union, sondern von irgendwoher. Da ist uns dann nicht so ganz, da wurde dann aber auch geantwortet, wie sie das umgehen wollen. Da gab es dann so ein bisschen Witzeleien über chinesische Spione bei der AfD, aber tatsächlich keine substanzielle Antwort darauf. Und die Landespolizeipräsidentin war dann doch etwas überrascht, dass dass der Gesetzesentwurf zulassen würde, dass man Daten aus dem Internet einbringen kann. Das hat sie zunächst bestritten. Da war dann scheinbar immer so die Vorstellung, auch bei den Abgeordneten, dass das System ja dazu mit dem Internet verbunden sein muss, was aber natürlich jetzt nicht ganz notwendig ist, sondern es ist wohl so, dass man natürlich Daten aus dem Internet exportieren könnte und dann in das Palantir-System einspringen. Dass der Gesetzesentwurf spricht davon in Ausnahmefällen. Dann kann man sich jetzt überlegen, was genau in Ausnahmefällen bedeutet. Persönlich verwundert mich das jetzt nicht, denn die Polizei hat ja auch in der Vergangenheit bei entsprechenden Einsatzlagen sogenannte Zeugenportale geschaltet. Also man gesagt hat, hier Leute, ladet doch hoch, was ihr an Bildern habt von irgendwelchen Ereignissen. Und wenn man sagt, aus einer rein polizeilich-präventiven Logik und man müsste jetzt irgendwie schnell große Datenmengen durchgucken, die es vielleicht im Internet gibt, würde das ja aus der Binnenlogik heraus Sinn machen, dass sich die irgendwie, dass ich keine Ahnung, Telegram-Kanäle, in denen sich Menschen verabreden, Straftaten zu begehen oder die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu stören, dass ich die irgendwie exportiere, einlage in das System und dann vielleicht rausfinden kann, was sind die Menschen, die dahinter stehen oder sowas. Interessanterweise schien sie das gar nicht so auf dem Schirm zu haben, dass sie diese Möglichkeiten auch zugestanden bekommen oder laut Gesetz bekommen sollen. Das kam dann so ein bisschen raus. Man muss halt sagen, je mehr Anhörungen es gibt, desto klarer wird es dann auch. Es kam dann auch raus, dass die Verträge offensichtlich deutschem Recht unterliegen und mit einer deutschen Palantir GmbH geschlossen wurden. Was offen bleibt, ist zum Beispiel, ob die Vereinigten Staaten über den Cloud Act Zugriff nehmen könnten. Wieso kann das offen bleiben? Und ja, da sagen halt die Palantir, also nicht die Palantir-Vertreter, sondern die Vertreter der Polizei. Das kann ja nicht sein, weil die Daten liegen ja im hessischen Rechenzentrum und das ist abgeschottet. Sprich, da könnte man keinen Zugriff drauf erlangen. Da sagen unsere Experten, zum Beispiel der Manuel Atto, Konkase oder auch der Stefan Leifert vom Chaos Computer Club, dass das nicht so ganz klar ist, denn wir wissen ja auch nicht zum Beispiel, wo arbeiten diese Mitarbeiter, die von Palantir da kommen. Könnte es sein, dass sie zum Beispiel gegenüber ihren Heimatländern, wenn es keine deutschen Staatsbürger wären, verpflichtet werden, dort durch Gerichte, Polizeien, Geheimdienste Daten rauszunehmen. Und in dem Moment, in dem ich ja zum Beispiel eine Datenpipeline baue, Daten einzuspeisen, muss ich ja zumindest mal beschränkten Zugriff auf Daten haben und ich muss ja dann auch gucken, ob dieses Einspeisen funktioniert und so weiter. Also das ist dann schon nicht ganz klar. Da hat auch die AfD interessanterweise sehr nachgefragt, hat aber auch dann keine Antwort bekommen. Und insgesamt ist, glaube ich, dieses Format, man sammelt erst ganz viele Anfragen und dann darf sich irgendwie jeder, der da ist, so ein bisschen melden und was dazu sagen, unbedingt so geeignet, um dann auch direkt zu Punkten nachfragen zu können, auch als Abgeordneten, beziehungsweise auch als Experten, um dann Sachen dazu zu sagen. Ja. Kommt uns ja sehr bekannt vor aus dem Gemeinderat, würde ich sagen. Als Altstadtrat müsstest du das ja auch noch kennen, dass diese Methode sehr abkühlend und beziehungsweise nicht für einen direkten Austausch geeignet ist. Nun gut, jetzt frage ich trotzdem ja, nochmal nach der Resonanz. Wir haben gehört, Polizeipräsidium und die Polizeipräsidentin war sehr, teilweise haben sich lustig gemacht darüber, wollen das natürlich haben. CDU war sehr kritisch gegenüber dem Petenten. AfD hat an bestimmten Punkten, die möglicherweise Sie betreffen, auch nachgefragt. Wie sieht es bei den Grünen, bei der SPD, bei der FDP aus? In ja, der Resonanz. SPD, sehr lustig, der SPD-Obmann brachte dann eine Bemerkung vor 15 Jahren. Also hier fährt gerade ein Railparty-Zug in den Hauptbahnhof ein. Ja. Also die SPD brachte dann eine Aussage, die war, naja, vor 15 Jahren hätte man ja vielleicht so eine Software auch in Russland gekauft, denn da hatte ja der Bundeskanzler gesagt, dass Putin ein lupenreiner Demokrat sei und eventuell bezweifelt doch, dass zum Beispiel Trump ein lupenreiner Demokrat wäre. Die SPDler haben so ein bisschen nachgefragt, weil ich glaube, dass jetzt im Ausschuss nur die Leute, also die Petitionsmenschen da waren. Interessanterweise hat auch bei der CDU nur einer von den Petitionsmenschen, der auch noch der polizeipolitische Sprecher ist, gefragt. Bei den Grünen gab es dann mehrere Abgeordnete, Alex Salomon, ein Herr Harfenstein oder so ähnlich, der gefragt hat. Da gab es dann schon etwas breitere Nachfragen. Es gab jetzt ein sehr breites Presseecho, sehr breite Resonanz, auch durch die dpa-Meldung. Ob das jetzt dann inhaltlich am Gesetzentwurf etwas ändert, das bleibt auch oder überhaupt am Einsatz, es bleibt etwas offen, denn scheinbar ist die politische Kultur im Landtag von Baden-Württemberg nicht so, dass die Abgeordneten notwendigerweise und häufig die Gesetzentwürfe ändern, auf die die Regierung und Koalition damit auch schon eingebracht hat. Also das heißt, du bist da relativ skeptisch, dass das irgendwelche Rückwirkungen hat, ganz unabhängig davon, dass die strukturelle Federführung für das Polizeigesetz und den dort dann gewährten Ermächtigungen, das auch umzusetzen, ja beim Innenausschuss als federführenden Ausschuss liegen dürfte, oder? Also ich meine, es ist natürlich so, wir haben jetzt nochmal durch die Anhörung gezeigt, dass nicht alle Experten dafür sind, so wie man das im Innenausschuss ja auch bewusst inszeniert hat, hatte ich den Eindruck. Indem man nur Experten einlädt, die sagen, das ist alles kein Problem und deren Kritik dann zwischen den Zeilen dann durchaus auch zu lesen ist. Man hat ja auch zum Beispiel im Innenausschuss, was ja naheliegend gewesen wäre, gar nicht zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten des Landes eingeladen. Dann sagt man natürlich immer, die Menschen vom Fraunhofer hätten ja den Code untersucht. Nun ist es so, die machen ja keinen Pen-Test, sondern das ist ja im Grunde eine akademische Untersuchung. Das ist ein bisschen eine andere Sache. Ein Teil der Fragen, sagen wir mal so, je mehr Anhörungen es gibt, desto weniger Fragen sind dann auch offen. Dadurch ist so ein Verfahren sicherlich gut. Es ist gut, dass sich Baden-Württemberg auf dem Weg befindet, auch dieses Instrument, 14 Jahre nachdem man angetreten ist, mit einer Politik des Gehörtwerden, auch dieses Instrument der Bürgerbeteiligung zu stärken. Das ist sicherlich auch gut, dass uns das so gelungen ist und das auch zu nutzen. Es wird sich zeigen, ja, was da jetzt rauskommt. Übrigens fand ich das sehr spannend. Ich war ja Kommunalpolitiker und da war es klar, dass bei großen Vorhaben, da würde ich jetzt mal sagen, 25 Millionen sind ein solches, die möglicherweise auch politisch umstritten sind, vorher die Verwaltung, in dem Fall würde ich jetzt auch einfach sagen, dass das Innenministerium auch die Verwaltung ist, noch einmal sich im Gremium Rückendeckung verschafft. Wer das Gemeinderat gibt es ja die sogenannten Kenntnisnahmevorlagen. Ich finde das etwas befremdlich, dass der Landtag in Baden-Württemberg da nicht so drauf ist, dass er bei solchen Fragen nicht noch einmal informiert werden möchte, beziehungsweise noch mal mitsprechen möchte, auch wenn er in einem Haushaltstitel schon das Geld bereitgestellt hat, um entsprechende Ausgaben zu tätigen. Das mag, das ist ja richtig. Was er allerdings nicht getan, also das finde ich jetzt ein bisschen einfach befremdlich. Ich hätte gedacht, da ist mehr parlamentarische Kontrolle da. Aber ich sage jetzt mal so, man lernt hinzu. Auch, ja, genau. Also nachdem ich jetzt auch, sagen wir mal, das Agieren des parlamentarischen Systems hier erlebt habe in Baden-Württemberg, habe ich auch den Eindruck, auch hier wird nur mit Wasser gekocht und glaube auch innerhalb der Grünen Partei, die ich immer noch für die beste Wahl halte, um möglicherweise Palantir zu verhindern, ist auch man auch nicht unbedingt so, dass man da durch das eigene Agieren der Parteispitze vielleicht sogar die Voraussetzungen geschaffen hat, dass eben jetzt viele Menschen sich in diesem, will ich nicht sagen Basisaufstand, aber eben in dieser innerparteilichen auch Urabstimmung beteiligen möchten, okay, beziehungsweise auch entsprechende Anträge gestellt haben für den Landesparteitag. Das sagt Sebastian Müller, der Initiator einer 13.000 Unterschrift starken Petition gegen Palantir und genau im Gespräch mit Radio Dreieckland über den Einsatz in Baden-Württemberg, aber auch in Sachsen-Anhalt wurde schon darüber gesprochen, was das Palantir eingesetzt werden soll. Genau. Und ich finde an diesem ganzen Thema immer noch so absurd, dass sich jemand, der ja also von sich sagt, was Gutes zu machen, dafür den Namen Palantir wählt, weil vielleicht wissen es einige, aber vielleicht einige auch noch nicht. Palantir ist keine Worterfindung von Peter Thiel oder den anderen Menschen von Palantir, sondern es kommt aus der Welt von Herr der Ringe und ist da ein sehender Stein, der böse Zauberer benutzt, um zu gucken, was seine Feinde machen. Und es wird da einfach nicht für was Gutes verwendet. Und deswegen, fraglich, warum man dann etwas so nennt. Wir gehen jetzt musikalisch ins Herr der Ringe-Universum und einem wichtigen Teil von Internetkultur. Vielleicht kennen einige das Lied Taking the Hobbits to Isengard. Taking the Hobbits to Isengard hier im Widerhall bei Radio Korax. Es ist jetzt 18.57 Uhr, also der Widerhall ist gleich vorbei und im Anschluss dazu kommt die Sendung Fokus Lokal. Und danach Rock History und Rosenbeet. Und dann von 22 bis 0 Uhr Further in Fusion. Und genau, vom Mikrofon verabschiedet sich Nikolai hier von der tagesaktuellen Redaktion hier bei Radio Korax. Es hat mir mal wieder Spaß gemacht, hier euch 2 Stunden durch den Abend zu bringen und dieses Magazin hier zu moderieren. Und ich feiere jetzt hier noch diesen Mittwoch Feierabend das Bergfest und gehe zum Bahnhof, steige in den nächsten ICE, egal wohin, und setze mich ins Bordbistro. Weg von euch, ich will was anderes sehen.